Test, Test, yeah. Aha. Oh. 2020 ist vorbei und es wird nicht mehr besser. Es wird nicht mehr besser. Nein. Aber wieder Spaß an der Musik. Ja. Ich bin ein Rapper der alten Schule, ich rappe auch über Juden, schreibe meine Texte selber, ich brauch keinen Reim zu googeln. Fing mit 16 an es zu versuchen, bin jetzt 32, zwar ne Meilenstein gesetzt, doch keinen Chart zu verbuchen. 2033 ist der Klassiker, rassiger, alles davor war Kanackenkacke, so wie Attila. Man, schon meine Vorfahren, im Norden reimt ein Wort an Wort und ihr sagt Rap kommt aus der Bronx, geht es noch affiger? Hört ihr wie der Weiße hier float? Ich hab den Wager Wannabes die Hip-Hop-Scheiße versaut. Und außer Bitch und Autos haben die meisten leider nichts drauf. Posen deshalb peinlich schick auf jeden Covers, Homo, oberkörperfrei wie Weiner Strip-Show. Knipst ihr das Licht aus, wenn ich einsetze, Scheißsäcke. Ich bin dir ein Dorn im Aug, Apfel wie eine Rechtswecke. Es kommt der Tag, da musst du Blei fressen. Ja, ich sag, was Sache ist, auch wenn ich dafür einstecke. Das ist Rap. Rapper verstellen sich, damit es euch gefällt. Rappen von Deutschland, aber meinen euer Geld. Ich bin der eine, der für immer bleibt, der meistgehasste. 100.000 Feinde, aber immer noch ich selbst. Rapper verstellen sich, damit es euch gefällt. Rappen von Deutschland, aber meine neuer Geld. Ich bin der eine, der für immer bleibt, der meistgehasste. 100.000 Feinde, aber immer noch ich selbst. Ich geb'n Fick, ob ich durch meine Lieder Likes verliere. Lieber 100 gute Fans als 1 Million, die nicht mal meine Lines kapieren. Lieber Gigs vor 100 echten Kämpfern als unendlich vielen Konsumenten, die den Vibe nicht fühlen. Bis die als Chris auf seinem Profil Bild noch Hundewelpen streichelte, postete ich Hitler-Memes auf meiner Facebook-Seite mit ner Reichweite überkrass. Alles harte Arbeit, kein Naturtalent, nur Übung. Diese Scheiße kommt nicht über Nacht. Ich legte die Fundamente, vor mir konnte keiner das. Rapper wollen ein Feature, ich lehn ab und sie sind eingeschnappt. Ich rap nur mit MCs, die was drauf haben, die neben dem Flow wie eine Weltanschauung gnadenlos zur Schau tragen. Mich interessieren Rapper mit Maske nicht. Wer soll euch was glauben, fordert Revolution, aber versteckt das Gesicht. Wenn man euch sieht, denkt man an Maskenpflicht, ihr Feiglinge. Ich steh hinter dem, was ich am Mic bringe. Das ist Rap. Rapper verstellen sich, damit es euch gefällt. Rappen von Deutschland, aber meinen euer Geld. Ich bin der eine, der für immer bleibt, der meistgehasste. 100.000 Feinde, aber immer noch ich selbst. Rapper verstellen sich, damit es euch gefällt. Rappen von Deutschland, aber meinen euer Geld. Ich bin der eine, der für immer bleibt, der meistgehasste. 100.000 Feinde, aber immer noch ich selbst. Ich bin seit 10 Jahren dabei, 10 Jahre frei. Was sind 10 Jahre? Nix, Horst Mahler Style. Du hast die Wahl, Handeln oder Laberei. Ein Kampf gegen die deutschen Hasser oder Sklaverei. Asenheil. Nein, ich bettel meine Fans niemals zum Knetan. Wer meine CD kauft, der unterstützt den dritten Weg. Verdammt, lass mich mit all dem Szenekram in Ruhe. Wir sind Bewegungsdrang. Ich leb das, man sagt Danke an die ersten 1000 Follower bei Telegram. Kack auf dein YOLO-Denken, ich bin der Loyal. Bis man versucht mich zu blenden, dann ist es gut sich zu trennen. Merkt ihr, wie seit ein paar Monaten die Instrumentals bangen. Gruß an meine beiden alten Produzenten. Was für Menschen, ich lerne immer noch dazu. Mir geht's jetzt verdammt gut. Bin ich ansatzweise fehlerfrei, aber verdammt true. Und wenn du irgendwann mein Grab suchst, immer geradeaus wie die Kugel einer Magnum. Das ist Rap. Rapper verstellen sich, damit es euch gefällt. Rappen von Deutschland, aber meinen euer Geld. Ich bin der eine, der für immer bleibt, der meistgehasste. 100.000 Feinde, aber immer noch ich selbst. Rapper verstellen sich, damit es euch gefällt. Rappen von Deutschland, aber meinen euer Geld. Ich bin der eine, der für immer bleibt, der meistgehasste. 100.000 Feinde, aber immer noch ich selbst.